Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der letzte Tag. Der letzte Tag des Jahres wurde wie immer von Knallköpfen lautstark verabschiedet. Und wie jedes Jahr wurden unzählige gute Vorsätze schon nach einer Stunde vergessen oder für ein weiteres Jahr aufgeschoben. Ich hatte es mir zur Angewohnheit gemacht, sämtliche Feiertage in meinem Büro zu verbringen und auf Anrufe verzweifelter Menschen zu warten. Meist verbrachte ich geruhsame Tage, doch diesmal begann der 1. Januar des neuen Jahres mit einem Anruf. Frau Türler wagte sich nicht in mein Büro, deshalb trafen wir uns auf einer Wintersportanlage. Ich bin auf der Flucht. Das hört sich gut an. Soll ich Sie begleiten oder bloß Ihre Spuren verwischen? Die Polizei sucht mich. Das ist kein Grund zur Besorgnis. Die hiesige Polizei sucht oft und findet selten. Ich wollte mich doch nur verabschieden. Ich habe Franz nicht getötet. Der Reihe nach. Wer ist Franz und seit wann ist er tot? Franz Kaufmann, ein Anwalt. Wir hatten eine Affäre, aber damit war gestern Schluss. Das wussten wir beide. Wir trafen uns deshalb in seiner Kanzlei und tranken eine Flasche Champagner. Danach war ich 2 Stunden weg, weil ich mit meiner Mutter anstoßen wollte. Die war aber nicht zu Hause. Als ich zurück in die Kanzlei kam, lag Franz tot auf dem Fußboden. Sie haben endgültig mit ihm Schluss gemacht. Ja, aber ich habe ihn nicht ermordet. Ich will ein neues Leben beginnen. Ein Jahr lang herumreisen und mir klar darüber werden, was ich in Zukunft machen will. Franz hat das verstanden. Wir hatten keinen Streit. War Herr Kaufmann verheiratet? Nein. Sie sollten sich einen neuen Anwalt suchen, einen Strafverteidiger. Anwälte arbeiten nicht am 1. Januar. Sie waren der einzige Privatdetektiv, der in seinem Büro war. Sie müssen mir helfen. Ich fliege in einer Woche nach Asien. Ich kann den Flug nicht mehr annullieren. Wer außer Ihnen könnte Kaufmann ermordet haben? Jeder, der in den fraglichen Stunden das Haus betreten hat. Am Silvesterabend. Eine Anwaltskanzlei. Als ich zurückkam, sah ich einen Mann, der aus dem Haus kam. Ich glaube, es war dieser Astrologe, der manchmal im Fernsehen auftritt. Pfister heißt er. Und weshalb erzählen Sie das nicht der Polizei? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe in der Aufregung die Waffe in die Hand genommen. Sie lag am Boden. Ich hatte Angst, dass der Mörder noch anwesend war. Als ich dann ein Geräusch hörte, drückte ich ab. Sie haben am Tatort mit der Tatwaffe einen Schuss abgegeben. Das war nicht klug, aber es ist nun mal geschehen. Die Polizei wird sich keine Mühe geben, den richtigen Täter zu finden. Franz hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er mit mir zusammen den Silvesterabend verbringen wollte. Ich bin sicher, dass die Polizei bereits nach mir fahndet. Helfen Sie mir. Finden Sie heraus, wer Franz getötet hat. Es hörte sich nach einer komplizierten Geschichte an. Sie gab mir die Handynummer einer Freundin, bei der ich eine Nachricht hinterlassen konnte, und ich gab ihr meine Handynummer. Die Tür zur Kanzlei war versiegelt. Doch im Treppenhaus stieß ich auf einen Mann, der auch im neuen Jahr keinen besseren Eindruck machte als in all den Jahren zuvor. Na, Maloney, haben Sie sich nichts Besseres vorgenommen für das neue Jahr, als die Polizei schon am ersten Tag bei den Ermittlungen an einem Mordfall zu behindern? Beginnt das neue Jahr mit einer Leiche, bleibt der Polizist der gleiche. Alte Schnüfflerweisheit. Ich hatte schon gehofft, dass Sie endlich genug Dienstjahre verschlafen haben, um als pensionierter Schwernöter auf Baustellen herumzulungern. Wir haben eine flexible Rentenlösung, Maloney. Die guten Polizisten bleiben im Dienst, solange Sie das Dienstreglement auswendig aufsagen könnten. Das wird jedes Jahr einmal getestet. Ein Kollege kann das Dienstreglement sogar singen. Und er ist über 80. Der Polizeiberuf hält einen jung. Das ist wissenschaftlich erwiesen, Maloney. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass man eine Mindestanzahl von Gehirnzellen benötigt, um eine Dienstwaffe zu betätigen. Trotzdem habe ich meine Zweifel, dass Sie über diese Mindestanzahl verfügen. Egal, Maloney, was auch immer Sie hierher gebracht hat, Sie kommen zu spät. Wir wissen bereits, wer Franz Kaufmann umgebracht hat. Seine Freundin. Sie hat mit Kaufmann den Silvesterabend verbracht. Es kam zum Streit. Sie erschoss ihn und flüchtete. Ein Zeuge hat gesehen, wie eine Frau aus dem Haus rannte. Ist der Zeuge zufällig ein bekannter Astrologe? Ah, Der Zeuge ist tatsächlich Astrologe. Das ist aber kein Zufall, Maloney. Er übt diesen Beruf schon seit vielen Jahren aus. Er hat die Leiche entdeckt und die Polizei benachrichtigt. Falls Sie etwas über den Aufenthaltsort von Frau Törler wissen, sollten Sie mit uns kooperieren, Maloney. Es war angenehm ruhig in der Stadt. Offenbar schliefen noch viele Menschen ihren Rausch aus oder waren mit ihren guten Vorsätzen beschäftigt. Mir konnte das recht sein. Feiertage haben den Vorteil, dass die meisten Menschen zu Hause anzutreffen sind. Dies traf auch auf den Astrologen Pfister zu. Ein astrologisches Gutachten kostet 1.000 Franken, mindestens. Bei einem Mord benötige ich die Geburtsdaten von Leiche, Verdächtigen und Zeugen sowie der Tatwaffe, falls diese vorhanden ist. Wie wäre es mit dem Geburtsdatum der Spinne, die den Mord an der Decke hängend beobachtet hat? Die Geburtsdaten von Tieren sind meistens schlecht erfasst. Ohne die genaue Zeit kann ich kein präzises Gutachten erstellen. Das Geburtsdatum des Ermordeten sollte ich minimal wissen. Sie haben die Leiche angeblich aufgefunden. Ach so, Sie reden von diesem Anwalt. Das war eine Eingebung. Sie haben den Mann aus einer Eingebung heraus ermordet. Es war eine Eingebung, die mich zu ihm führte. Das passiert mir ab und zu. Ich gehe spazieren und plötzlich finde ich mich an einem Ort und weiß nicht mehr, wie ich dorthin gekommen bin. Das wird in der Fachsprache Altersdemenz oder Alzheimer genannt und nicht Eingebung. Ich bin geistig vollkommen gesund. Diese Eingebungen habe ich seit über 40 Jahren. Sie finden seit über 40 Jahren Leichen. Selten eine Leiche zum Glück. Oft treffe ich auf verzweifelte Menschen, denen ich mit einem astrologischen Gutachten helfen kann. Ganz uneigennützig, selbstverständlich. Es ist mir egal, was Sie von mir halten. Wer sind Sie überhaupt? Arbeiten Sie für die Polizei oder die Presse? Falls Sie Journalist sind, könnte ich Ihnen exklusive Details vom Tatort verraten. Ich bin Privatdetektiv. Dann habe ich nichts mehr zu sagen. Weshalb haben Sie den Anwalt Franz Kaufmann aufgesucht? Das sagte ich schon. Es war eine Eingebung. Entweder gehen Sie jetzt oder ich rufe die Polizei. Ich sagte ihm, dass ich wiederkommen werde, was er mit einem Stirnrunzeln quittierte. Normalerweise gehe ich Astrologen und anderen Quacksalbern aus dem Weg. Aber wenn es der Wahrheit dient, schrecke ich auch vor Horoskopen nicht zurück. Ich verabredete mich mit meiner Klientin im Foyer eines Theaters. Ich gehe nie ins Theater, deshalb fühle ich mich hier sicher. Zudem ist es geheizt und während der Vorstellung ist es dunkel. Da ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass mich jemand erkennt. Die Neujahrsvorstellung ist meist seit Wochen ausverkauft. Ich habe die Karten von einer Freundin erhalten. Und wer ist Ihr Begleiter? Sie natürlich. Eine Frau allein im Theater fällt mehr auf als eine Frau in Begleitung eines Mannes. Von Theaterbesuchen kriege ich Juckreiz. Meine kulturellen Vorlieben sind flüssig oder essbar. Ein bisschen Kultur sollte sich jeder Mensch gönnen. Kommen Sie schon. Das Stück ist komisch und die Schauspieler exzellent. Auch wenn das Stück exzellent und die Schauspieler komisch wären, würde ich einen Abend in meinem Büro vorziehen. Da sitzt auch niemand neben mir, der unter Mordverdacht steht. Psst, nicht so laut. Bin ich jetzt offiziell zur Fahndung ausgeschrieben? Wie gefällt Ihnen meine neue Frisur? Meine Freundin hat früher Haare geschnitten. Die Farbe steht mir auch nicht schlecht, oder? Kein Polizist wird Sie wiedererkennen. Trotzdem sollten Sie öffentliche Ansammlungen meiden. Haben Sie schon was herausgefunden? Der Astrologe Pfister behauptet, dass Sie die Täterin sind. Oh, wie kommt er dazu? Er hat gesehen, wie eine Frau aus dem Haus rannte. Eine Frau? Aber das kann irgendeine Frau gewesen sein. Moment mal, da war tatsächlich eine Frau. Als ich aus dem Lift stieg, sie hat sich weggedreht und ist zu Fuß die Treppe hochgegangen. Zuerst aber hatte ich den Eindruck, als würde sie zuerst hier warten. Und das fällt Ihnen erst jetzt wieder ein. Gewundert habe ich mich schon gestern darüber. Ich meine, in dem Haus hat es fast nur Büros. Und da ist es erstaunlich, dass man am Silvesterabend im Treppenhaus auf Leute trifft. Sie gab mir eine Beschreibung der Frau, ehe ein Signal ertönte und die Theaterbesucher brav ihre Sitze aufsuchten. Frau Türler bat mich noch einmal, mich neben sie zu setzen. Doch ich lehnte ab und fuhr zurück in mein Büro. Bei der Polizei war man trotz Neujahrskonzert und Kreuzworträtseln auf neue Spuren gestoßen. Freudig präsentierte mir der ermittelte Polizist Abzüge aus einem Videoband, auf dem verschiedene Menschen zu sehen waren. Eine Überwachungskamera, Maloney. Auf dem gleichen Stockwerk wie die Anwaltskanzlei befinden sich Büros einer Privatbank. Die Qualität der Bilder ist zwar mäßig, aber darauf sind eindeutig verschiedene Personen zu erkennen. Und alle sind am Silvesterabend von der Kamera erfasst worden. Vielleicht wurde irgendwo im Haus eine Silvesterparty gefeiert. Wir haben alle in Frage kommenden Personen befragt. Außer Kaufmann war am Silvesterabend niemand in dem Haus. Dann sind die Leute Gespenster. Oder gehören zu einer Überwachungsfirma. Unsere Ermittlungen gehen in alle Richtungen, Maloney. Im Norden haben wir bisher nichts Brauchbares gefunden, aber im Westen sieht es erfreulich aus. Mit anderen Worten, Sie tappen im Zappenduster. Frau Türler wird früher oder später verhaftet werden. Sie wird gestehen, Maloney. Noch aber wissen wir nicht, ob die Akten in der Kanzlei von Frau Türler oder von einer anderen Person entwendet wurden. Wir haben am Tatort Fingerabdrücke von mindestens 3 Personen gefunden. Dann fand die Party bei der Leiche statt. Eines ergibt das andere, Maloney. Ich habe ein Buch gelesen. Und ich dachte schon, auch Polizisten nehmen sich etwas Gutes vor fürs neue Jahr. Zum Beispiel keine Bücher mehr zu lesen. In dem Buch steht, dass man Details oft übersieht, wenn man aufs Ganze starrt. Das Ganze, das ist der Mord. Die Details, das sind die Details. Wenn wir mehr Morde sehen wollen, dann müssen wir die Details vergessen. Umgekehrt, wenn wir weniger Morde sehen wollen, dann müssen wir die Details übersehen. Das ist verkehrt. Wenn wir detaillierte Morde sehen wollen, dann übersehen wir die mordenden Details. Das ist ein ganz neuer Aspekt, Maloney. Das stand nicht in dem Buch, aber es könnte hilfreich sein. Finden Sie nicht? Er versuchte vergeblich, die Quintessenz des Buches in einer seiner Gehirnzellen wiederzufinden. Da es außer meiner Klientin und dem Astrologen niemanden gab, den ich aufsuchen konnte, versuchte ich es noch einmal bei dem Astrologen. Ich kam gerade rechtzeitig. Helfen Sie mir, diese Frau bedroht mich. Soweit ich das beurteilen kann, ist sie unbewaffnet. Aber sie ist kräftig, sehen Sie das nicht? Twister ist ein Betrüger und ein Einbrecher und ein Mörder. Geben Sie mir die Unterlagen sofort. Ich habe Ihre Unterlagen nicht. Darf ich fragen, um was für Unterlagen Sie sich streiten? Das geht Sie nichts an. Und ob Ihnen das etwas angeht? Jeder soll wissen, was für ein erbärmlicher Mensch Sie sind. Ich habe es schon immer gewusst, schon damals, als wir uns kennengelernt haben. Sie kennen sich. Frau Frey ist auch Astrologin. Wenn das die Sterne wüssten. Ich habe es sofort geahnt, als ich in den Nachrichten davon hörte. Was haben Sie geahnt? Er hat Kaufmann ermordet, um an die Unterlagen zu kommen. Das ist doch Blödsinn. Gut, ich war bei Kaufmann und als er tot auf dem Boden lag, ja, da habe ich meinen Umschlag gesucht. Und meinen manipuliert. Ich habe nichts mit Ihrem Umschlag angestellt. Sie hatten beide Umschläge bei Kaufmann deponiert. Nicht nur wir, insgesamt 10 Astrologen. Vor Aussagen für das vergangene Jahr in versiegelten Umschlägen. Gestern hätten die Umschläge unter der notariellen Aufsicht von Herrn Kaufmann geöffnet werden sollen. Die beste Voraussage hätte einen Exklusivvertrag mit einer großen Zeitschrift eingebracht. Er aber hat die Umschläge entwendet oder den Inhalt manipuliert, weil er als Astrologe eine Niete ist, schon immer war. Ich gebe ja zu, dass ich einen Umschlag entwenden wollte, aber ich fand ihn nicht. Er war nicht da, genauso wenig wie die anderen 9 Umschläge. Sie lügen. Sie waren es, Sie oder ein Komplize, vielleicht diese Frau, nach der gesucht wird. Sie mussten die Umschläge am letzten Tag entwenden, weil alle Ihre Voraussagen Nieten waren. Und woher wissen Sie das so genau? Das würde mich auch interessieren. Er hat noch nie eine richtige Voraussage gemacht. Das stimmt nicht. Was genau für Voraussagen mussten Sie machen? Wir erhielten die Geburtsdaten von 3 bekannten und 3 völlig unbekannten Personen. Anhand der Daten mussten wir ein Jahreshoroskop für diese Personen erstellen. Ich habe vorausgesagt, dass dieser Lüthi auf dem Motorrad Weltmeister wird. Und ich habe vorausgesagt, dass Frau Merkel Kanzlerin wird. Das haben Sie vorausgesehen? Sie etwa nicht? Die Konstellation war unklar. Es hätte genauso gut ein negatives Ereignis sein können. Dann hatten Sie gar keinen Grund, Ihren Umschlag zu entwenden. Genau. Er wollte nicht seinen, er wollte meinen Umschlag entwenden. Ich wollte Frau Stolls Umschlag entwenden. Frau Stoll ist ebenfalls Astrologin. Sie haben noch nie etwas von ihr gehört? Wo leben Sie denn? Mein Büro ist frei von Astrologen und anderem Hokuspokus. Ich habe gehört, dass man beim Fernsehen in Erwägung zieht, mich durch Frau Stoll zu ersetzen, nur weil sie jung ist und gut aussieht. Falls sie bei diesem Wettstreit besser abgeschnitten hätte als ich, wäre ich meinen Job vermutlich los gewesen. Aber wie gesagt, alle Umschläge waren bereits weg. Dann war noch ein Astrologe da. In dem Haus gibt es eine Überwachungskamera. Mindestens 3 verdächtige Personen wurden am Silvesterabend auf Band festgehalten. Ich war jedenfalls nicht da. Und ich habe die Polizei verständigt. Die beiden verständigten sich darauf, wieder pfleglich miteinander umzugehen. Im Telefonverzeichnis suchte ich nach Frau Stoll und wurde rasch fündig. Sie pries ihre astrologischen Talente in einer großen Anzeige an. Als ich ihr gegenüber saß, war ich beeindruckt und mir war sofort klar, weshalb das Fernsehen sie gerne verpflichten wollte. Soll ich Ihnen bei einem Fall behilflich sein, Herr Detektiv? Sie könnten mir helfen, mein Liebesleben in neue astrologische Dimensionen zu steigern. Ich gehe grundsätzlich nur mit Männern ins Bett, die über eine ungewöhnliche astrologische Konstellation verfügen. Meine Konstellation ist einmalig. Eine Nacht mit mir und Sie sehen alle Sterne. Ich glaube, Sie sind ein ganz gewöhnliches Feuerzeichen. Vermutlich eines, das schon nach ein paar Minuten erlöscht. Sie sehen übrigens in Schwarz-Weiß noch besser aus. Tatsächlich? Ja. Haben Sie ein Foto von mir in der Zeitung gesehen? Nein, aber ein Ausdruck aus einer Überwachungskamera. So? Im Haus, in dem Herr Kaufmann ermordet wurde. Silvesternacht. Oder waren Sie da gerade mit einem Wasserzeichen untergetaucht? Wollen Sie mich erpressen? Warum nicht? Glauben Sie wirklich, dass es Spaß macht, mit mir zu schlafen, wenn ich nicht bei der Sache bin? Es macht noch viel mehr Spaß, Sie eines Mordes zu überführen. Ich habe Kaufmann nicht ermordet. Aber Sie waren da, als es geschah. Er lebte, als ich bei ihm war. Sie haben die Umschläge entwendet. Vielleicht. Weil Ihre Prognosen nicht eintrafen. Vielleicht. Woher wussten Sie, dass Kaufmann am Silvesterabend in seiner Kanzlei war? Ich habe ihn angerufen. Sie waren mit ihm verabredet. Er hatte eine außergewöhnliche astrologische Konstellation. Sie hatten ein Verhältnis mit ihm. Ich hatte keinen Grund, ihn zu ermorden. Er hätte mir die Umschläge gegeben. Wenn ich ihn darum gebeten hätte, habe ich aber nicht. Meine Prognosen waren nicht gerade der Hammer, aber auch nicht derart schlecht, dass ich mich dafür schämen müsste. Astrologie ist nicht Hellsehen. Kaufmann hatte ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Das zu Ende war an jedem Abend. Ich wusste davon. Als ich ging, lebte er noch. Er war zwar ein wenig ermattet, aber er lebte noch. Vielleicht vergaß er sich wieder vollständig anzuziehen, als die andere zurückkam. Sie scheinen nicht sehr um ihn zu trauern. Es gibt viele Männer mit einer ungewöhnlichen astrologischen Konstellation. Wann genau wurden Sie geboren? Meine Daten weckten in ihr keine Leidenschaft. Meine neuen Erkenntnisse warfen einen gehörigen Schatten auf meine Klientin. Ich beorderte sie in eine Straßenbahn und konfrontierte sie mit meinen Ermittlungsergebnissen. Ich sagte Ihnen doch, dass Franz tot war, als ich zurückkam. Er schlief mit einer anderen Frau am Abend, als Sie sich von ihm verabschiedeten. Das kann sehr verletzend sein. Natürlich war es das. Aber ich wusste ja, wie er war. Franz war kein Mann fürs Leben. In der Kanzlei sind Unterlagen verschwunden. Ich habe davon gehört. Und Sie haben nichts bemerkt. Ich war vollkommen aufgewühlt. Das ist doch normal, oder? Hat er Ihnen von dem Astrologenwettstreit erzählt? Ja, er hat die Akten aus einem Schrank genommen und sie in einen anderen Schrank gelegt. Das hat er immer so mit Geschäften, die er am nächsten Tag zu erledigen hatte. Er hat die 10 Umschläge von einem Schrank in den anderen gelegt. Es waren 11 Umschläge. Es waren aber nur 10 Astrologen im Rennen. Der 11. Umschlag hatte nichts mit den Astrologen zu tun. Er lag schon einige Monate bei Franz. Am 1. Januar sollte er ihn öffnen. Und um was ging es dabei? Keine Ahnung. Er hat mir nur gesagt, dass es etwas Ernstes sei. Den Astrologenwettstreit fand er lustig. Aber er hat die Umschläge trotzdem gehütet wie wichtige Dokumente. Meine Klientin wies mich darauf hin, dass ihr Abflugtag näher rückte. Ich fuhr zurück in mein Büro und schaltete den Fernseher ein. Herr Pfister und Frau Frey erzählten von ihren Voraussagen und beide sahen im Fernsehen auch nicht besser aus als in Wirklichkeit. Bei der Polizei hingen an den Wänden Gemälde, die Polizisten im Rahmen eines Kreativwochenendes gemalt hatten. Unter den Gemälden waren kurze Texte, die erklärten, was das Bild darstellte. Als ich ein schiefes Kreuzworträtsel entdeckte, wusste ich sofort, dass auch leitende Beamte an dem Workshop teilgenommen hatten. Na, Maloney, weshalb machen Sie nicht auch mal so etwas? Es gibt sicher auch Kurse, die vom Sozialamt bezahlt werden und an denen Privatdetektive einen Pinsel in die Hand nehmen dürfen. Ich kümmere mich lieber um die Leichen und die Mörder. Die muss ich mir anschließend auch nicht an die Wand hängen. Wie weit sind Sie in den Ermittlungen im Fall Kaufmann fortgeschritten? Üble Sache, Maloney. Aber wir sind der Mörderin dicht auf den Fersen. Sie soll erst kürzlich in Begleitung eines Mannes gesehen worden sein, der genauso heruntergekommen aussieht wie Sie, Maloney. Die Frau ist unschuldig. Die Polizisten würden gescheiter ein paar Stillleben malen, als sie kreuz und quer durch die Stadt zu jagen. Am Tatort sind Unterlagen verschwunden. Und wir haben mehrere Astrologen, die sich darüber aufregen, dass ein Wettbewerb nicht abgeschlossen werden kann, weil ihre Jahresprognosen verschwunden sind. Ich persönlich finde Astrologie faszinierend. Es soll ja Sternzeichen geben, die einfach nicht zueinander passen. Steinböcke und Schützen sollten einander meiden während der Jagdsaison. Und Fische sollten sich vor Wassermännern in Acht nehmen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass gewisse Sternzeichen in Gefängnissen häufiger vertreten sind. Wahrscheinlich, weil die Leute astrologischen Unsinn lesen und dann glauben, sie seien zum perfekten Verbrechen geboren. Hat sich neben den Astrologen noch jemand darüber beschwert, dass in der Kanzlei Unterlagen verschwunden sind? Wir erhielten einen Anruf von einem Mann. Er behauptete zu wissen, wer in die Kanzlei eingebrochen sei. Wir wollten ihn zurückrufen. Er war aber nicht mehr zu erreichen. Wahrscheinlich ein Wichtigtuer. Und wie heißt der Wichtigtuer? Den Namen verrate ich nur, wenn Sie mir verraten, wo sich Frau Türler aufhält. Gut. Ich schreibe den Aufenthaltsort auf einen Zettel und Sie schreiben den Namen auch auf einen Zettel und dann tauschen wir. Da. Also gut. Wenn es der Aufklärung eines Kapitalverbrechens dienlich ist. Er kritzelte den Namen auf einen Zettel und ich schrieb in der Stadt auf meinen Zettel. Das war weder gelogen noch hilfreich. Der Polizist stieß Verwünschungen aus und bebte derart, dass einige Bilder danach schief hingen. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, rechts umkehrt. Wenig später stand ich vor einer verschlossenen Tür. Da macht keiner auf. Vielleicht ist dem Mann etwas zugestoßen. Ja, das habe ich der Polizei auch gesagt, aber die sind noch nicht vorbeigekommen. Sie haben die Polizei verständigt. Ja, da hat einer geschrien und dann gab es einen Rums, also wie wenn was Schweres auf den Boden geknallt ist. Ja, und danach rannte einer die Treppe runter. Konnten Sie den Mann erkennen? Nein, ich sah ihn nur noch von hinten. Hat jemand einen Schlüssel zur Wohnung? Ja, klar, der Hausverwalter, aber der öffnet auch nicht. Aber man hört ihn schnarchen hinter der Tür. Also, der war sowas von besoffen gestern. Ja, also eigentlich ist er ja immer besoffen. Wir müssen den Mann wachkriegen. Ja, das kann Stunden dauern. Ich glaube, er liegt in einem Schnarchkoma. Ja, sowas gibt es, das habe ich im Fernsehen gesehen. Tatsächlich dauerte es unendlich lange, bis wir den Hausverwalter aus seinem Schnarchkoma aufwecken konnten. Verschlafen und schlecht riechend öffnete er die Tür zur Wohnung von Herrn Hiller. Im Wohnzimmer lag Herr Hiller tot am Boden. Ich sagte dem Verwalter, dass er die Polizei verständigen solle und machte mich danach aus dem Staub. Meine Klientin langweilte sich in der Innenstadt. Ihre Haare hatte sie diesmal rot gefärbt. Ein Leben auf der Flucht habe ich mir irgendwie romantischer vorgestellt. Die Flucht hat bald ein Ende. Ich glaube, ich weiß, wer Kaufmann ermordet hat. Tatsächlich? Wer war es? Leider weiß ich weder seinen Namen noch seinen Aufenthaltsort. Sie aber könnten mir dabei behilflich sein. Ich? Kenne ich den Mann? Es geht um den 11. Umschlag. Denjenigen, den Herr Kaufmann am Neujahrstag öffnen sollte. Sie waren dabei, als er den Umschlag aus einem Schrank nahm. Ja, sicher. Moment. Klar, die Akten waren alphabetisch geordnet. Er holte ihn aus der Ablage mit dem Buchstaben S. Das ist immerhin etwas. Hilfreich wäre auch zu wissen, um was es in dem Dokument ging. Irgendein Vertrag, der ab dem 1. Januar gültig geworden wäre. Und den jemand unbedingt vor dem 1. Januar vernichten wollte. Gibt es keine Kopien der Unterlagen? Nein. Oft werden geheime Absprachen in nur einem Exemplar bei einem Notar hinterlegt. Wie aber hat sich Herr Kaufmann gemerkt, dass dieser Vertrag am 1. Januar gültig geworden war? Er muss sich zumindest Notizen gemacht haben. Klar, auf seinem Handy. Er hatte so ein Ding, das halb Computer und halb Telefon war. Ich klatschte in die Hände und einige der Passanten erschraken. Als ich ihnen erzählte, dass die Frau neben mir wegen Mordes gesucht wurde, lachten alle fröhlich und ich verabschiedete mich von meiner Klientin. Bei der Polizei dauerte es unendlich lange, bis das wichtigste Beweismittel von einem Computerspezialisten ausgewertet worden war. Danach hatten wir einen Namen und eine Adresse und einen Fotoabzug aus der Überwachungskamera. Herr Krell wohnte in einem kleinen Haus in einem kleinen Dorf. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was die Polizei von mir will. Im Namen aller malenden Polizisten, Sie sind verhaftet. Auf der Stelle. Was soll das? Was wollen Sie mir anhängen? Zwei Morde. Ein Anwalt und Notar und ein gewisser Herr Hiller. Das verstehe ich nicht. Es hat mich doch niemand gesehen. Sie haben ein Motiv und ich bin sicher, dass Sie an den Tatorten auch Spuren hinterlassen haben. Und einen schlechten Eindruck auf einem Videoband einer Überwachungskamera. Wir haben am Tatort auch Erde gefunden. In dieser Jahreszeit ist der Boden entweder gefroren oder matschig. Da bleibt Erde länger an den Schuhen kleben. Ich bin sicher, dass die Erde aus Ihrem Garten stammt. Erde? Dass ich nicht lache. Erde hat doch keine DNA. Unsere Techniker können Erde genauso gut analysieren wie Stofffasern. Die Zusammensetzung von Erde unterscheidet sich überall ein wenig. Das ist eine Falle. Wenn ich jetzt gestehe, dann stellt sich heraus, dass Sie gar keine Erde gefunden haben. Sie werden früher oder später sowieso gestehen. Die Last der Indizien wird erdrückend sein. Lassen Sie mich das machen, Maloney. Ich werde diesen Fall psychologisch lösen. Wir werden jetzt mit Ihnen gemeinsam nach Rorschach fahren und dort einen Test durchführen. Nach Rorschach? Er vermischt zwei Bücher miteinander. Ein psychologisches und den Fahrplan der Bahn. Das kommt bei Viehlesern oft vor. Nur einmal angenommen, ich gestehe. Kriege ich dafür eine kürzere Haftstrafe? Wenn Sie nicht umgehend gestehen, auf der Stelle werde ich Sie auf der Flucht erschießen. Auf der Stelle. Aber ich flüchte doch gar nicht. Um solche Details kümmern wir uns nicht. Die sind der letzten Sparrunde zum Opfer gefallen. Ich wollte doch nur verhindern, dass ich das Haus verliere. In dem Vertrag ging es um Ihr Haus. Ich hatte Spielschulden bei Hiller. Wir vereinbarten, dass ich bis Ende Jahr Zeit hatte, das Geld zu bezahlen. Falls es nicht geschehen sollte, würde mein Haus an Hiller überschrieben. Und der Vertrag wäre am 1. Januar gültig geworden. Ich wollte den Anwalt nicht töten. Konnte doch nicht ahnen, dass er sich an Silvesterabend in seiner Kanzlei aufhält. Und den anderen Mann wollten Sie auch nicht töten. Hiller? Doch, das war so vorgesehen. Und was man sich vornimmt, sollte man auch machen. Das war mein guter Vorsatz für das neue Jahr. Er legte ein umfassendes Geständnis ab und wurde abgeführt. Meine Klientin bedankte sich bei mir mit einem schönen Honorar und einem flüchtigen Kuss. Danach flog sie weit weg und ich blieb wieder einmal in der Kälte zurück. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der letzte Tag.